Kundgabennummer 5278 vom 21.12.1951, Ende der Erlösungsperiode, Heilsplan Gottes. Ich habe euch ein Ziel gesetzt und euch dafür eine Frist zugebilligt, in der ihr Menschen dieses Ziel wohl hättet erreichen können. Und auch jetzt noch ist es euch möglich, wenn ihr es ernstlich wollet, dass ihr zum Ziel kommet. Doch die euch geschenkte Frist ist vorüber. Kurze Zeit nur trennet euch vor dem Ende. Und wer dann noch nicht das Ziel erreicht hat, dessen geistiges Leben ist verspielt. Er hat es verwirkt. Er wollte nicht leben. Und sein Los ist der Tod. Es geht eine Erlösungsperiode zu Ende. Und es beginnt eine neue. Doch das als Mensch, zurzeit auf Erden verkörperte Geistige, ist unweigerlich am Ende angelangt. Und so es versagt, muss es den Kreislauf der Entwicklung wieder beginnen, auf dass mein Gesetz der ewigen Ordnung erfüllt werde. Die Frist ist abgelaufen. Und nur Minuten trennen euch von der Stunde des Unterganges der alten Erde, wo die Schöpfungen auf dieser aufgelöst werden, um wieder neu zu erstehen, um wieder neue Möglichkeiten zu geben für die Entwicklung des noch unreifen Geistigen. Und ob ich auch immer wieder euch diese Stunde vorstelle, es geht ohne Eindruck an euren Ohren vorüber. Ihr glaubet es nicht. Doch euer Unglaube hält nicht meinen Plan von Ewigkeit auf. Er veranlasst mich aber, euch immer deutlichere Zeichen zu senden, auf dass euch ein nahes Ende glaubhaft erscheint. Euer Unglaube veranlasst mich, euch überaus schmerzhafte Wunden zu schlagen, damit ihr euch besinnet, was euer Leben eigentlich ist und wie ihr es genützt habt. Stunden der Not und des Elends können euch nicht erspart bleiben. Können sie doch noch beitragen, euch zum Ziel zu führen, das ihr wahrlich noch erreichen könnet, wenn ihr ernsten Willens seid. Ich helfe euch in offensichtlicher Weise und gebe euch Kraft, doch euer Herz muss mich anrufen, um Hilfe, auf dass euer Wille ersichtlich ist. Alles kann und will ich für euch tun, um euch selig zu machen. Doch meinen Heilsplan von Ewigkeit kann ich nicht umwerfen. Er muss nach dem Gesetz der ewigen Ordnung ausgeführt werden und dies in festgelegter Zeit, die nun ihr Ende findet. Die geistige Beschaffenheit der Menschen hat schon längst ihren Tiefstand erreicht, der ein Ende der Erde bedingt. Doch ich verziehe noch immer, um der wenigen willen, die schwach sind und unentschlossen, dass ich sie noch gewinne, bevor die Frist abgelaufen ist. Dann aber sind alle Möglichkeiten erschöpft. Dann muss ein jeder die Folgen seiner Einstellung zu mir tragen. Dann wird unabänderlich Gericht gehalten. Und jedem wird das Los zuteil werden, das er verdient. Ewige Glückseligkeit oder Verdammung? Ein Leben im Paradies auf der neuen Erde? Oder Neubannung in der Schöpfung wieder auf endlos lange Zeit? Amen.